Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Liebe Hörerinnen und Hörer, 1966 produzierte die Feature-Redaktion des Rundfunks im amerikanischen Sektor, kurz RIAS, ein Hörspiel mit dem Titel »Das Geheimnis des singenden Hauses«. Die Story vereint wohligen Grusel mit Augenzwinkern und stößt fast nebenbei die Tür zu einer Welt auf, die nie ein Mensch zuvor betreten hat. Im Pressetext dazu hieß es, der Hörer wird sich auf eine schlaflose Nacht vorbereiten müssen. Nun, wir werden sehen, ob sich diese Drohung bzw. dieses Versprechen erfüllt. Was sich auf jeden Fall bewahrheitet hat, ist der Untertitel, ein unerhörter Kriminalfall. Nach der Ursendung im Februar 66 und der Wiederholung im Mai desselben Jahres fiel das Stück tatsächlich dem großen Vergessen anheim. Unsere große Hörspielkartei vergisst allerdings nichts und so haben wir das Hörspiel wieder ausgegraben, den Staub weggepustet und überlassen Ihnen nun das Urteil, ob sich das Wiederhören lohnt. Im Anschluss an das Hörspiel beantwortet der Regisseur des Stücks Ulrich Gerhardt die Frage, woran er sich denn nach 53 Jahren noch erinnert. Doch jetzt übernehmen erst einmal Inspektor Harris und Assistent Roberts den seltsamsten Fall ihres Lebens. Das Geheimnis des singenden Hauses. Ein unerhörter Kriminalfall. Aufgedeckt von Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock. Inspektor Harris? Spreche ich mit Inspektor Harris? Ja, am Apparat. Hören Sie, es ist mir schrecklich unangenehm. Ja, was kann ich für Sie tun? Jetzt, gerade zum Wochenende. Aber Sie müssen bitte sofort kommen. Ja, worum handelt es sich denn? Ich kann es nicht erklären. Sie singt schon wieder. Hören Sie, diese grauenhafte Stimme. Mit wem spreche ich denn? Nein, ich halte es nicht mehr aus. Nummer 78, Grauen Lane, Richmond, bitte, ich... Hallo? Hallo? Abgehängt. Da drüben ist Nummer 78. Halten Sie hier. Alles stockfinster. Irgendeine Verrückte. Hier. Sehen Sie mal, Sir. Interessant. Können Sie den Titel lesen? Hat keinen Titel. Ist aber sonst eine normale Schallplatte. Privataufnahme. Wird jemand verloren haben. Was machen Sie denn hier? Gehört Ihnen diese Platte? Ich habe Sie gefragt, was Sie hier machen. Inspektor Harris, Assistent Roberts von Scotland Yard. Kennen Sie diese Platte? So ist das. Ja, ich weiß schon. Hat meine Alte wieder mit der Polizei telefoniert. Da kennen Sie ja die Geschichte auch schon. Was für eine Geschichte? Na, sie hört doch immer jemand singen. Aber es singt bloß bei ihr. Sie verstehen? Titulitü. Können wir mit Ihrer Frau sprechen? Aber bitteschön, die Herren. Nee, kommen Sie mal ruhig hier vorne rein. Ich bin gleich da und mache auf. Augenblick. Na, Roberts, was halten Sie denn von dem? Tja, ich weiß nicht. Hören Sie mal. Von dem Landhaus da drüben, wie? Los, kommen Sie mit. Verdammt! Hier brennt überhaupt keine Laterne mehr. Hier ist die Gartentür. Helfen Sie doch mal. Hier liegt einer. Das ist doch derselbe Kerl. Wie kommt denn der hierher? Auf der anderen Seite. Alle. Auf der anderen Seite. Tot. Den Garten ablinden. Wo ist der Fotograf? Sie nehmen von dieser Seite auf. Bitte nicht über den Kies laufen! Scheinwerfer? Scheinwerfer okay, Sir. Straße sichern. Ja, aber meine Herren, was geht denn hier vor? Es ist schon fast eine halbe Stunde nach Mitternacht. Inspektor Harris, Scotland Yard. Sind Sie der Eigentümer dieses Hauses? Ja, gewiss. Wennerschild. Professor Wennerschild. Aber ich begreife immer noch nicht... Kennen Sie diesen Toten? Ja, das ist ja aber entsetzlich. Kennen Sie diesen Toten, Professor Wennerschild? Ich denke nicht. Mir scheint, als hätte ich ihn nie gesehen. Das hier, Sir, lag neben der Leiche. Eine Schallplatte? Das ist das ganze Haus, Mr. Harris. Ich kann Ihnen natürlich noch den Keller zeigen. Robert, sehen Sie sich doch den Keller noch an. Ja, Sir. Jetzt vielleicht ein Tässchen Tee? Nein, danke. Musizieren Sie gelegentlich, Herr Professor? Auf der Violine. Ab und an. Ein Meister bin ich nicht. Sie leben allein hier im Haus? Ich habe keine Familie. Und der Damenmantel da? Ach ja, ich vergaß. Hanna, meine Sekretärin. Sie übernachtet zuweilen hier, wenn wir sehr lange gearbeitet haben. Sie sind Arzt, Professor Wennerschild. Sozusagen. Auch nichts Besonderes im Keller, Sir. Oh, die Puppe. Eine Puppe? Ja, eine lebensgroße, sehr lebensechte chinesische Puppe. Won Yong Li. Ich habe sie aus dem fernen Osten mitgebracht. Sie ist ziemlich scheußlich, nicht wahr? Ihre Sekretärin, Herr Professor, wir hätten Sie doch gerne mal gesprochen. Hanna? Hm? Ich weiß nicht, ob sie heute zugegen ist. Aber ich kann natürlich nachsehen. Allerdings, meine Herren, zu dieser Stunde, es ist mir etwas unangenehm. Roberts kann Sie begleiten. Haben Sie einen Plattenspieler im Hause, Professor? Ja, dort drüben. Wenn Sie sich bedienen wollen. Spreche ich mit Inspektor Harris? Hören Sie, es ist mir schrecklich unangenehm. Jetzt gerade zum Wochenende. Aber wir müssen bitte sofort kommen. Nein, ich habe weder eine Platte besprochen, noch singe ich. Seit wann arbeiten Sie bei Professor Wenderschild? Seit wann? Ich habe vergangenen Montag angefangen. Professor Wenderschild ist Facharzt wofür? Er geht sozusagen unheilbaren Fällen nach, wenn ich es recht verstehe. Nehmen Sie nicht doch ein Tässchen Tee? Wo kommt das her? Was? Der Gesang. Vielleicht von oben. Kommen Sie mit. Sir, er ist verschwunden. Was soll das heißen, Roberts? Wer ist verschwunden? Ich kann es mir auch nicht erklären, aber plötzlich war er verschwunden. Hier, im Laboratorium. Der Professor saß dort drüben in diesem Sessel. Ja, und? Plötzlich war er weg. Und dazu das Singen. Ich wusste nicht, dass die Kriminalpolizei so viel Fantasie hat. Nehmen Sie sich zusammen, Robert. Wozu dient dieser Raum? Ein ganz gewöhnliches Laboratorium. Reagenzgläser? Das hier ist eine Zentrifuge. Eine Schreibmaschine. Ich war gerade an der Arbeit. Ein Mikrofon. Präparate. Gummihandschuhe. Haben Sie das geschrieben? Eine Liste. Ich musste sie für Professor Wenderschild abtippen. Patienten? Mir ist das schon aufgefallen, Sir. Ich glaube, diese Namen kennen wir doch. Vermisste? Ja. Alles Meldungen aus diesem Jahr. Was wird hier eigentlich gespielt? Erklären Sie mir gefälligst, Roberts, was ist hier vorgefallen? Wo ist Professor Wenderschild? Er saß hier auf dem Sessel, Sir. Und weiter? Dann war er weg. Er saß also so in dem Sessel, wie ich jetzt hier sitze. Genau so. Inspektor! Inspektor Harris! Oh nein. Ist das komisch? Jetzt ist er auch weg. Harris, es scheint mir fast, als sei ich Ihnen eine Erklärung schuldig. Wo bin ich hier? Was ist passiert? Was haben Sie mit mir angestellt? Harris, Sie müssen ganz ruhig bleiben. Ich will es Ihnen ja gerade erklären. Stecken Sie Ihre Kanone weg. Sowas geht hier nur nach hinten los. Professor Wenderschild. Ich verlange augenblicklich. Natürlich. Aber wissen Sie eigentlich, wo wir hier sind? Es sagt Ihnen vielleicht nichts. In der Antiwelt. Ach, was soll dieser Unsinn? Was glauben Sie denn? Inspektor, nehmen Sie sich zusammen. Hören Sie mir zu. Entdeckung der Antimaterie. Sie haben vielleicht davon gelesen? In der Presse? Ich habe mich lange mit Antimaterie beschäftigt. Denken Sie an eine Fotografie. Sie wird aus einem Negativ entwickelt. Die Antiwelt ist sozusagen das Negativ der Wirklichkeit. Das ist natürlich nur ein Vergleich für den Laien. Wo ist Robert, mein Assistent? Drüben. Im Positiv. Auf der anderen Seite. Sie können ihn nicht sehen. Er kann sie nicht sehen. Man wird sie vermissen. Ach, die Namen auf der Liste. Ganz recht. Ich habe die Formeln. Ich kann von hier nach dort und von dort hierher gehen. Ein Wanderer zwischen zwei Welten. Sie wissen, was auf Entführung steht. Drüben. Ich fürchte, Mr. Harris, Sie haben immer noch nicht begriffen. Wo sind die Formeln? Hier. Wo? In meinem Kopf. Hannchen. Oh, Mr. Harris, hello. Wetten, dass er den Tee jetzt nimmt? Dies ist Ihr Zimmer, Mr. Harris. Übrigens erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Morowski. Das Fenster wird automatisch geöffnet. Hier, dieser Knopf. Die Aussicht wird Ihnen etwas merkwürdig vorkommen. Versuchen Sie nicht hinauszuspringen. Morowski. Der Name kommt mir bekannt vor. Ach, Sie sind auch... Ja, von drüben. Ich nehme an, ich gelte als vermisst. Richtig. Ihr Name war auf der Liste. Ach, dann sind die anderen also auch hier. Die anderen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wir sind hier 11 Gäste. Das heißt, Mr. Brown, ja, das ist merkwürdig. Was ist merkwürdig, Mr. Morowski? Er fehlte bei der letzten Behandlung. Welche Liste meinten Sie? 12 Namen standen auf der Liste. Das stimmt. Sind Sie freiwillig hierher gekommen? Sie meinen, ob ich ein Freund von Professor Wennerschild bin? Was könnte ich Sie fragen, Mr. Harris? Mr. Morowski? Scheint mir, wir müssen zusammenhalten. Also ich jedenfalls bin nicht freiwillig hier. Es tut mir leid, Mr. Harris, aber es ist sehr schwierig. Es ist für uns alle eine große Umstellung gewesen. Wissen Sie, ich bin Bibliothekar, das heißt, ich war es. Mein Beruf bringt es mit sich, dass man sich viel informiert. Ich habe natürlich systematisch versucht, mich auch hier zu orientieren. Wie lange sind Sie denn schon hier? In der Antiwelt, Mr. Harris. Was für eine Frage. Sehen Sie, ich habe mich einmal mit den Arbeiten von Dirac beschäftigen müssen, der Nobelpreisträger. Seine Theorie aus dem Jahre 1927 lautet, es muss neben der uns bekannten Materie eine komplette Antimaterie geben, gewissermaßen ihr Spiegelbild. Der amerikanische Forscher Ledermann fand nun Beweise für diese Theorie und sprach die Vermutung aus, es könne neben der uns bekannten Welt, oder sagen wir quer durch sie hindurch, eine Gegenwelt geben. Sie sehen, diese Gegenwelt gibt es. Ich bin kein Physiker, Mr. Harris. Und Wennerschild hat entdeckt, wie man von einer Welt in die andere kommt, wollen Sie sagen? Eine ungeheuerliche Entdeckung. Wir sind offenbar die ersten Versuchskaninchen. Wie gesagt, ich habe versucht, mich hier zurechtzufinden. Aber Sie brauchen ja nur aus dem Fenster zu sehen. Erkennen Sie irgendetwas wieder? Das sind doch eigentlich keine Bäume. Und dieser merkwürdige Horizont, offen, unbegrenzt, wie die Zeit übrigens, denn Mr. Harris, das ist geradezu bestürzend hier. Irgendetwas stimmt mit der Zeit nicht. Sie läuft nicht einfach ab, wie bei uns. Manchmal kommt es mir vor, als sei sie eine Substanz, als könnte man sie kaufen und beliebig verwenden. Es ist verwirrend. Haben Sie irgendetwas unternommen? Ich nehme an, Sie wollen auch zurück. Wir alle wollen zurück. Ich weiß nicht, ob ich volles Vertrauen zu Ihnen haben darf, Mr. Harris. Mhm. Sehen Sie, ich erwähnte schon diese merkwürdige Sache mit Mr. Brown. Er war einer von uns und besonders eifrig. Ich habe ihn gewarnt. Und nun, bei der letzten Behandlung, da hat er gefehlt. Sie meinen, Wennerschild hat ihn... Ach, das dürfte ein Mann wie Wennerschild nicht nötig haben. Aber ich bin nicht untätig gewesen. Gleich nach der Behandlung... Was ist denn das für eine Behandlung? Oh, eine Routineuntersuchung, der wir uns in gewissen Abständen alle unterziehen müssen. Ich ging gleich anschließend heimlich in das Zimmer von Mr. Brown. Und? Wissen Sie, ich dachte, er sei krank, aber nichts. Nichts. Ich fand nur dies hier. Notizen. Es muss sich um ein Blatt aus einem Tagebuch handeln. Können Sie es entziffern? Denn das alles will ich nicht mehr. Ich gebe auf. Ich sehe jetzt ein, dass ich mich hier einrichten muss. Ich bin glücklich, denn ich war im alten Uhrenturm. Ich gebe auf. Ich sehe jetzt ein, dass ich mich hier einrichten muss. Ich bin glücklich, denn ich war im alten Uhrenturm. Ich habe jetzt viel Danke, Zeit. Das genügt. Schalten Sie ab. Hanna, das hätte nicht passieren dürfen. Sie sind für die Zimmer verantwortlich. Es ist unmöglich, dass durch Ihre Nachlässigkeit meine ganze Versuchsanordnung durcheinanderkommt. Nein, lassen Sie die Finger von der Überwachungsanlage. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Hannah, Sie wissen, ich muss mich auf korrekte Ausführung meiner Befehle verlassen können. Es hat doch gar keinen Zweck, dass Sie weinen. Es tut mir leid. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn Sie jetzt eine Zeit lang die Pflege von Won Yong Li hätten. Nein, bitte. Nein, bitte nicht. Nehmen Sie das hier. Zählen Sie. Eins, zwei, drei, vier, sieben, neun, neun, neun. Sechs, sieben, acht, neun, neun. Diese hier zeigt acht. Und die da drüben? Halb fünf. Und hier, 4:20 Uhr. Dreiviertel sieben. Ja, verstehen Sie das? Ich habe Angst. Wissen Sie, wo diese Tür hinführt? Nein, keine Ahnung. Sehen Sie einen Schalter? Nein. Haben Sie ein Feuerzeug? Ja, bitteschön. Inspektor Harris, bleiben Sie stehen. Wennerschild. Das habe ich mir gedacht. Er muss uns auf Schritt und Tritt beobachten. Professor Wennerschild, wo sind Sie? Hier! Hier bin ich! Inspektor, die Tür ist zu. Wennerschild, kommen Sie heraus aus Ihrem Loch, Sie Ratte. Hier, hier, Inspektor. Eine chinesische Puppe. Lebensgroß. Sehr lebensecht. Ich liebe solche Verkleidungen. Nebenbei bemerkt, das können Sie auch haben. Schauen Sie sich doch mal Mr. Morowski an. Was ist mit mir? Er ist wieder ein Kind, Ihr Mr. Morowski. Professor Wennerschild. Auch Sie werden der Gerechtigkeit nicht entgehen. Inspektor Harris, welche Gerechtigkeit meinen Sie? Wenn einer hier der Gerechtigkeit auf der Spur ist, dann bin ich es. Meine Forschungsarbeit ist wichtiger als Ihre kleinlichen Ermittlungen. Begreifen Sie denn nicht, was diese andere Welt bedeutet? Diese Uhren, ich kann sie beliebig vorwärts und rückwärts laufen lassen. Hier. Hier haben Sie Ihren Morowski wieder. Ich kann sein Lebensalter beliebig vor- und zurückdrehen. Mr. Harris, es ist so grauenvoll. Wir sind hier etwas weiter als zu Hause. Hier ist der Mensch wirklich Herr seiner selbst und seiner Werke. Sehen Sie denn nicht, welche Verantwortung ich zu tragen habe? Da lasse ich mir doch nicht von einem wild gewordenen Laien reinpfuschen. Wenn er still, bleiben Sie stehen. Er ist verschwunden. Verschwunden. Verdammt, das Feuerzeug ist aus. Hanna. Hanna. Wachen Sie auf. Hören Sie, Hanna. Sie müssen mir helfen. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich. Hier, nehmen Sie eine Tasse Tee. Hanna, hören Sie zu und versuchen Sie, mich zu verstehen. Sie wissen, ich bin kein Verbrecher. Was ist mit Inspektor Harris? Was haben Sie mit ihm angestellt? Eben darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Harris wird die große Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, nie begreifen. Aber er soll nicht dafür büßen müssen, dass er so dumm ist. Sie können ihm helfen, wenn Sie klüger sind. Passen Sie auf. Ich stelle mir vor, Sie machen einen kleinen Ausflug mit ihm. Bitte schön, auch mit Mr. Morowski. Zeigen Sie ihm doch die Umgebung ein bisschen. Natürlich dürfen Sie ihn nicht allzu perplex machen. Er wird wahrscheinlich jagen oder fischen wollen, das tun doch diese Leute so gerne. Sie haben völlig freie Hand. Das ist ein Angebot. Was planen Sie? Ich muss ihn vom Halse haben. Ich will nicht, dass er sich unglücklich macht. Wir verstehen uns. Ich verstehe. Mr. Brown. Dieser Hinweis war überflüssig. Und versuchen Sie nicht, ein Komplott zu schmieden. Sie wissen, wohin so etwas führt. Hannchen, sehen Sie doch ein. Seien Sie doch wieder vernünftig. Ich bin wieder vernünftig. Ich glaube, das ist nicht die Sonne. Das Licht wärmt jedenfalls nicht. Vorsicht, stolpern Sie nicht über die Schwämme. Das ist das Gewächshaus, Mr. Harris. Löwengebrüll? Fütterung. Sie müssen ihm unbedingt unsere Pflanzen zeigen, Miss Hannah. Wir haben herrliche Pflanzen hier, Inspektor. Aber leider sind sie enorm gefräßig und ihr Gebrüll geht den Gästen manchmal doch auf die Nerven. Sie füttern sich selbst. Der Professor ist oft im Gewächshaus und sieht zu. An dieser Wand können Sie senkrecht hinauflaufen, wenn Sie wollen. Ich habe nie begriffen, wie das zustande kommt. Zentrifugalkräfte vielleicht. Ist das dahinter, das Meer? Es ist mehr, als Sie denken. Es handelt sich um einen perspektivischen Weg. Wenn Sie weitergehen, werden Sie immer kleiner. Ja, und wenn Sie sich dann umdrehen, ist das Gras hinter Ihnen schon Meter hoch. Das reinste Ferienparadies. Und das Schönste ist, es leben sogar Menschen darin. Menschen? Naja, Menschen. Etwa dieser Ameisenhaufen hier. Ach, eine Stadt. Vorsicht! Man könnte sie mit einem Fußtritt zerstören. Das ist nicht möglich. Versuchen Sie's. So wie Sie Ihren Fuß draufsetzen, mit dem ersten Schritt, sind Sie mitten in dieser Stadt. Versuchen Sie's doch. Kommen Sie! Das ist ja unglaublich. Nur eine Frage der Dimensionen, Mr. Harris. Die liegen hier offenbar ganz dicht beieinander. So als gingen Sie von einem Zimmer in ein anderes. Da drüben ist ein Café. Ob es auch richtigen Kaffee gibt? Richtigen Kaffee schon. Mhm. Schmeckt ganz gut. Wo ist Morowski? Er trinkt nie Kaffee. Hanna. Ich würde gern wissen, was Sie eigentlich für eine Rolle spielen. Ich habe gewusst, dass Sie mir diese Frage stellen werden. Ich stelle sie mir selbst. Wollen Sie nie zurück? Denken Sie nie an das alte Haus in der Crown Lane? London im Frühling? Wieso sollte ich mich gern an dieses Haus erinnern? Der tote Mr. Brown. Wieso? Der Tod? Ach, der Tote an der Gartentür, das war Mr. Brown? Irgendwie muss er das Geheimnis entdeckt haben. Welches Geheimnis? Wie man zurückkommt. Und Wennerschild? Hat ihn umgebracht. Ich versuche dauernd, mich zu erinnern, was Brown aufgeschrieben hat. Ich bin glücklich, denn ich war im alten Uhrenturm. Ich habe jetzt viel Zeit. Es war ein Mord. Und Sie haben dabei geholfen, Hannah. Dieser Strand erinnert mich immer an Brighton. Aber trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass Wennerschild uns dauernd beobachtet. Ich habe nicht dabei geholfen, Tom. Der alte Uhrenturm. Ich verstehe nicht viel davon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es müsste eine Stelle in dieser merkwürdigen Welt geben, wo sie sich genau mit der anderen deckt. Eine Art Schnittpunkt. Zeit und Raum. Vielleicht in dieser Grotte, Tom. Das müssen Sie sehen, Tom. Ich war schon einmal hier. Ein Maskenball? Nein, eine geschlossene Gesellschaft aus dem 17. Jahrhundert. Sie tanzen ununterbrochen. Wennerschild hat hier mit mir getanzt. Darf ich bitten? Ich liebe diese Kerzen. Die Perücke steht Ihnen gut, Tom. Wenn ich wüsste, Hannah, wer Sie eigentlich sind. Tom, warum können wir nicht glücklich sein in dieser Welt? Warum müssen wir denn zurück? Wir könnten ausreiten zusammen. Oder ich lasse dich in einer Sänfte tragen. Ein Dutzend Lakaien. Komm weg, Tom. Da drüben. Ist das nicht Mr. Brown? Mr. Brown? Weg, Tom. Ich flehe dich an. Hier geht es ins Freie. Hier sind wir sicher. Hier kann uns niemand beobachten. Woher willst du das wissen? Weil diese Arena abgeschirmt ist. Sie spielen hier magnetisches Theater. Der Mann in der Mitte? Er ist der Träumer. Ein berühmter Star. Der Träumer? Siehst du, wie sie mitgehen? Wie sie ihn antreiben? Aber es geschieht doch nichts. Oh doch. Alle hier können seine Träume miterleben. Als Wirklichkeit. Nur wir sind ausgeschlossen. Hannah, wir müssen zurück. Wohin zurück? Ich weiß es nicht. Ich komme von dem Gedanken nicht los. Es muss eine Stelle geben, einen Schnittpunkt. Und Brown muss ihn gefunden haben. Im alten Uhrenturm? Hast du irgendeine Erklärung dafür, Hannah, warum alle diese Uhren verschiedene Zeit zeigen? 6, 3:15, 9:20, 2:05. Irgendeinen Sinn muss das doch haben. Auf meiner Armbanduhr ist es jedenfalls eine halbe Stunde nach Mitternacht. Auf der auch, Tom? Da. Ja, in der Tat. 0:30 Uhr. Mein Gott, diese Uhr kenne ich doch sogar. Ein gewöhnlicher Regulator. Ein bisschen altmodisch mit dem Spiegelglas. Genau diese Uhr steht in Wennerschilds Labor. In London. Kann ich mich nicht erinnern. Du hast sie nicht gesehen, weil sie direkt hinter dem Sessel stand, auf dem du zuletzt gesessen hast. Hanna, du weißt gar nicht, was du da sagst. Wir sind auf einer Spur. Warum hat Wennerschild ausgerechnet diese Uhr mit herübergeschafft? Sie soll besonders genau gehen, hat er mir einmal erklärt. Ich durfte sie nie anrühren. Eine ganz gewöhnliche Uhr, wie man sie in 1000 bürgerlichen Wohnzimmern findet, mit diesem Zierspiegel. Aber sie zeigt Londoner Zeit. Fällt dir an diesem Spiegel etwas auf? sehe mich nicht darin. Ja, genau. Ich muss wissen, was in dieser Uhr ist. Gibt es einen Schlüssel? Wennerschild hat wohl einen. Ich muss wissen, was hinter diesem Spiegel steckt. Dr. Harris! Inspektor Harris! Inspektor Harris, wo bin ich? Sie befinden sich immer noch im Laboratorium von Professor Wennerschild. Und wir würden nun gerne wissen, wann diese Haussuchung endlich beendet ist. Die Uhr. Und der Spiegel ist ganz. Wie bitte? Hannah, kannst du dir das erklären? Ich muss schon sagen, Inspektor Harris, Ihr Benehmen ist reichlich sonderbar. Sir, irgendetwas Rätselhaftes geht hier vor. Für einen Augenblick war mir, als seien Sie verschwunden. Aber das ist doch unmöglich. Sie haben doch vorhin selbst festgestellt, dass die Kriminalpolizei offenbar viel Fantasie hat, ja. Robert, ich glaube, es hat jetzt wirklich keinen Zweck, Ihnen das zu erklären. Ich habe etwas Ungeheuerliches erlebt. Und der Einzige, der das Rätsel lösen kann, ist Professor Wennerschild. Ist Professor Wennerschild hier? Aber Sir, ich habe Ihnen doch eben gesagt... Ich weiß nicht, wo Professor Wennerschild ist. Ich möchte für ihn hoffen, dass er so vernünftig war, wieder ins Bett zu gehen. Und wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Inspektor, dann würde ich seinem Beispiel recht gerne folgen. Robert, wo ist Professor Wennerschild? Wir haben doch gerade alle Räume abgesucht. Hier im Keller. Die Puppe. Der Chinese. Hier stand sie. Genau hier. Sie ist weg. Was ist denn das hier, Robert? Platten, Sir. Schallplatten. Hunderte von Schallplatten. Und ein Plattenspieler. Da geben Sie eine her. Hier. Legen Sie auf. Augenblick, Sir. Alle ohne Titel, Robert. Wie die beiden Schallplatten, die wir gefunden haben. Ist Mr. Mason am Apparat? Das ist ja herrlich, dass ich Sie endlich antreffe. Wir haben Ihr Paket bekommen, Mr. Mason. Doch, Sie können sich die Sachen heute noch abholen. Es wäre besser, Sie kommen sofort. Nummer 78, Crown Lane, Richmond. Also bis gleich. Mason stand auf der Liste, Sir. Roberts, verstehen Sie das? So, was steckt dahinter? Geben Sie mal noch eine andere Platte rüber. Ja, bitte. Hallo, Mrs. Limestein. Ich rufe im Auftrage von Dr. Gordon an. Ihrem Vater geht es nicht sehr gut. Dr. Gordon meinte, es wäre jedenfalls besser, wenn Sie bald kämen. Nein, in der Privatklinik. Nummer 78, Crown Lane, Richmond. Auf Wiedersehen. Crown Lane, Richmond? Immer diese Adresse? Ein Lockmittel, Sir. Lockanrufe für unsere Vermissten. Woher stammen diese Schallplatten? Irgendwo muss doch ein Etikett zu finden sein. Was steht denn da unten auf dem Paket? Ein Firmenstempel. Omega Phone Studios, Kilburn High Road, Kilburn. Er nannte es Anti-Welt. Anti-Welt, Sir? Halten Sie mich für verrückt, Robert? Ich habe es gesehen, mit meinen eigenen Augen. Und deshalb müssen wir Professor Wennerschild finden. Allein. Diese Geschichte nimmt mir niemand ab. Auch Sie nicht, seien Sie ehrlich. Sir. Aber wenn sie stimmt, dann hat Wennerschild mindestens einen Mord auf dem Gewissen. Die Omegaphone Studios, Sir. Großer Komplex. Wie spät ist es, Robert? Viertel nach eins, Sir. Die müssen noch einen Nachtwächter haben. Das Tor ist offen. Hier entlang. Ein Atelier. Kulissen. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Die Stimme, Sir. Ist da hinten nicht Licht? Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Da wären Sie ja denn, meine Herren. Guten Abend. Wir haben Sie schon erwartet. Wo ist Professor Wennerschild? Professor Wennerschild? Professor Wennerschild? Ja? Bitte? Ich verhafte Sie wegen Mordes an Jonathan Brown. Ich verhafte Sie wegen... Sehr interessant. Keine Bewegung, Professor. Hände hoch. Wennerschild, Sie haben nichts zu befürchten. Mr. Harris weiß so gut wie ich und Sie und wie wir alle, dass er keinerlei Beweise hat. Das einzige Beweismaterial, das es überhaupt gibt, befindet sich hier, in meiner Schreibmaschine. Wer sind Sie? Aber, meine Herren, so kommen wir doch nicht weiter. Sehen Sie, was Sie Professor Wennerschild vorwerfen, warum Sie ihn verfolgt haben, von dieser Welt in die andere und wieder zurück. Das steht doch alles hier in meinem Text. Wie Sie, meine Herren, und wie Hannah, wie die Anti-Welt, wie der Mord an Mr. Brown und das magnetische Theater, alles in meinem Manuskript. Ich habe sie aufgeschrieben und sie sind. Ich zerreiße sie. Und sie sind nicht mehr. Ja, so ist das. So einfach. Papierkorb. Begreifen Sie denn nicht, was diese andere Welt bedeutet? Sehen Sie denn nicht, welche Verantwortung ich zu tragen habe? Da lasse ich mir doch nicht von einem wild gewordenen Laien reinpfuschen. Nein, Wennerschild, nein. Etwa dieser Ameisenhaufen hier. Nur eine Frage der Dimensionen. Die liegen hier offenbar ganz dicht nebeneinander. Kommen Sie. Nein, es gibt euch doch gar nicht mehr. Es gibt euch nicht mehr. Ich habe euch zerrissen. Mit dem Papier, auf dem ich euch erfunden habe. Ich kann es nicht erklären. Sie singen schon wieder. Hören Sie diese grauenhafte Stimme. An dieser Wand können Sie senkrecht hinauflaufen, wenn Sie wollen. Ich liebe solche Verkleidungen. Nebenbei, das können Sie auch haben. Nein, nein, nein! Nummer 78, Crown Lane, Richmond. Auf Wiedersehen. Zeigen Sie ihm doch die Umgebung ein bisschen. Natürlich dürfen Sie ihn nicht allzu perplex machen. Es ist näher, als Sie denken. Es handelt sich um einen perspektivischen Weg. Es tut mir leid, aber ich glaube, es wäre gut, wenn Sie jetzt eine Zeit lang die Pflege von Won Yong Li... Nein, bitte, bitte nicht! Jetzt vielleicht ein Tässchen Tee? hörten Das Geheimnis des singenden Hauses. Ein unerhörter Kriminalfall, aufgedeckt von Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock. Die Personen und ihre Darsteller waren Inspektor Harris, Friedrich Siemers, Roberts, sein Assistent, Helmut Ahner, Professor Wennerschild, Wolfgang Kühne, Hanna, seine Sekretärin, Gisela Stein, Mr. Morowski, Pelz von Fehlinau, Mr. Brown, Hugo Schrader, der Autor, Paul Edwin Roth, Mrs. Brown, Else Eser, eine Kinderstimme, Guntram Jordan, Gesang, Hannelore Böker, Aufnahmeleitung, Manfred Marchfelder, Schnitt, Sabine Palke, Ton, Peter Röske, Musik, Friedrich Scholz, Regie, Ulrich Gerhardt. Das war eine Produktion von RIAS Berlin aus dem Jahr 1966. 1966, das ist lange her. Wer kann sich da noch erinnern? Nicht einmal dem Regisseur, dem renommierten, seit Jahrzehnten mit Preisen überhäuften Ulrich Gerhardt, war das Hörspiel noch ganz präsent. Unvergesslich aber ist ihm, was ihm einer der beiden Autoren, Horst Eifler, während der Produktion erklärt hat. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß nur, dass ich in der Produktion eine ganze Menge gelernt habe, weil ich weiß noch genau, damals ging es darum, mit dem harten Schnitt zu arbeiten. Ja, wir haben damals ja immer noch mit Blenden gearbeitet und so weiter. Und der Eifler hat mir in der Produktion beigebracht, wie man einen harten Schnitt macht. Ja, indem man nämlich eine ganz kleine Pause vorher macht und dann erst den Schnitt macht, sodass er deutlicher ist. Ja. Hier ist noch einmal eine solche Stelle mit sogenanntem harten Schnitt. Achten Sie doch einmal darauf, wie die Straßengeräusche plötzlich wegbrechen und man unvermittelt in die nächste Szene springt. Da drüben ist ein Café. Ob es auch richtigen Kaffee gibt? Richtigen Kaffee schon. Schmeckt ganz gut. Und das weiß ich noch ganz genau, das ist die präziseste Erinnerung, die ich an diese Produktion habe, dass es da um diese Finesse ging. Ja. Also es war fantastisch. Und warum wurde dieses Hörspiel für die Feature-Redaktion produziert? Die eigentlichen Experimente fanden in der Zeit eigentlich beim Feature und bei der Literatur statt. Da waren wir sehr innovativ und ich war eigentlich an all diesen Sachen meistens beteiligt, weil unser Hörspielchef, den ich sehr verehrt habe, Hans Korngiebel, aber doch ein etwas altmodischer Herr war und damals also wirklich etwas altmodische Hörspiele machte. Und wir versuchten immer mit unseren neuen Stoffen irgendwie in sein Programm zu kommen, aber er hat das immer abgewehrt und so mussten wir das eben irgendwie auf anderen in anderen Abteilungen machen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall in dem Hörspielstudio 6 war. Und das ist ein Monostudio, da gab es kein Stereo. Aber wir haben, wenn wir eine Stereo-Sendung machen wollten, haben wir im Studio 6 alles monomäßig vorbereitet. Und also wenn Dialoge, dann haben wir die eben mono aufgenommen und dann sind wir ins Studio 7 gegangen. Das war das Tanzorchesterstudio, die produzierten schon in Stereo. Und da gab es alle Möglichkeiten, dann das Stereo zu platzieren, sodass dann ein Dialog eben von rechts nach links oder so stattfand. Ja. Soweit der Regisseur Ulrich Gerhardt. Unser nächster Krimi ist eine Art Fenster zum Hof auf Georgisch. Schauplatz ist Tiflis im Sommer 2012. Es herrscht brütende Hitze und auch die politische Stimmung ist aufgeheizt, denn die Parlamentswahlen stehen bevor. Während immer mehr Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße gehen, versucht der arbeitslose Familienvater Surab, die Zeit totzuschlagen, indem er seinen neuen Nachbarn in der Wohnung gegenüber beobachtet. Der junge Mann empfängt regelmäßig einen älteren Liebhaber, den Surab aus dem Fernsehen kennt. Er ist ein hohes Tier beim Geheimdienst. Da kommt Surab auf die Idee, die nächtlichen Besucher zu fotografieren und wird dabei Zeuge eines Verbrechens. Farben der Nacht von David Gabunia. Am Montag, dem 16. September um 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und am Samstag, dem 21. September um 0.05 Uhr in diesem Deutschlandfunk. Musik. Thank you.